SWR 2 Leben. Die Legende besagt, dass die Wiener während der Befreiung von der zweiten Türkenbelagerung im Jahre 1683 einige Säcke mit seltsamen Bohnen fanden, die sie zunächst für Kamelfutter hielten und verbrennen wollten. Der polnische König übergab diese Säcke seinem Offizier und Dolmetscher Georg Franz Kolschicki, der hat sie dann an sich genommen und das erste Kaffeehaus gegründet. Das war damals. Michael von Poser sagt Ihnen nun, warum er heute so gern im Kaffeehaus sitzt. Vielleicht wird man als Kaffeehausgänger geboren. Ich habe schon als kleiner Junge in diese Welt hineingeschnuppert und gesehen, dass sie gut für mich ist. Das hing damit zusammen, dass mein Vater in einem hinteren Raum im Café M seinen literarischen Stammtisch hatte, zu dem er als Chemiker nur wegen seiner großen Belesenheit zugelassen war. Die anderen Herren waren tatsächlich Schriftsteller. Einer hatte sich, wenn er auch nicht zur ersten Garde gehörte, einen deutschlandweiten Namen erworben. Mein Vater hatte gern, wenn ich ihn von diesen Treffen abholte. Ich denke, er wollte mich als möglichen späteren Literaten den literarischen Größen des Ortes vorstellen. Sie nahmen wenig Notiz von mir und aus der Kaffeebekanntschaft hat sich nichts entwickelt. Ich schaute mir die Herren mit großen Augen an. Wirkliche Schriftsteller, vertieft in zitatenreiche Gespräche, dazu der Kaffeeduft. Verführerische Mischung, so empfand ich es damals. Das Café M liegt im Zentrum meiner Heimatstadt, an strategisch guter Stelle, nur ein paar Schritte vom Schloss, wo der Landtag seinen Sitz hat, und auch nur wenige Schritte vom Rathaus. Es existiert seit 1906 und ist im Wiener Stil gehalten. Das heißt weitläufige Räume, Täfelungen, Spiegel, Bilder und dämmerige Beleuchtung. Ich brauche das Café, weil ich im Zentrum der Stadt einen Ort brauche, wo ich mich sicher aufgehoben und gut behandelt fühle. Mein eigentlicher Ausgangspunkt und Rückzugsort im täglichen Krieg ist meine Wohnung. Von dort aus mache ich meine Vorstöße, dorthin kehre ich womöglich verwundet zurück, um mich zu regenerieren. Ich wäre aber verloren, wenn ich mitten in der Stadt nicht eine Stelle hätte, wo ich Station mache, wo nichts mein Auge stört und ich mich ganz sicher fühlen kann. Das Café M hat mir das über Jahrzehnte geboten. Ich kann da nur dankbar sein. Ich denke, das Café M wird mich überleben. Ich finde den Gedanken schön und freue mich, dass noch viele andere nach mir in den Genuss solcher gelöster Augenblicke kommen werden. Es gab einmal eine Störung in meinem Verhältnis zum Café M, das ist einige Jahre her. Die frühere Betreiberin des Cafés pflegte zwischen der Drehtür des Eingangs und der großen Kuchentheke zu sitzen, von dort aus zu beobachten und zu dirigieren. Ich beobachtete sie meinerseits dabei. Es kam vor, dass ihr etwas an einem Gast nicht gefiel und sie es ihn merken ließ. So habe ich erlebt, dass sie zwei junge Ausländer am Nebentisch nicht bedienen lassen wollte. Die Karte wurde ihnen fortgenommen, sie bekam einfach nichts. Ich hatte gehört, dass sie ganz unwillkommene Gäste hinauskomplimentierte. Im Grundsatz hatte ich nichts dagegen, dass sie sich vorbehielt, über die Gästeschaft zu wachen. Sie musste dafür sorgen, dass das Geschäft reibungslos lief. Als Stammgast dachte ich gewissermaßen mit. Mein Eindruck war allerdings, dass sie falsch urteilte. Ihre Ablehnung traf die Falschen. In einer schwer zu schildernden, aber offenbar ungünstigen Weise veränderte sich die Zusammensetzung des Publikums. An den Kaffeehaustischen wurde nicht müßig geplaudert, sondern wurden Geschäfte besprochen. Ich sah Geschäftemacher und Spekulanten, die ich aus der Kommunalpolitik kannte, und allerlei zwielichtiges Volk. Die Bediener gewöhnten sich immer dreistere Umgangsformen an. Sie kanzelten Gäste ab, die ihnen nicht gefielen. Auf Tische, die sie nach eigenem Gusto vergeben wollten, stellten sie Reserviertschilder. Später kam heraus, dass vielfach unter Umgehung der Kasse abgerechnet wurde. Mir kam allmählich mein altes Kaffeehaus-Wohlgefühl abhanden. Wenn man einmal anfängt, kritisch zu werden, dann fallen einem lauter Mängel auf, die man vorher wohlwollend übersehen hat. Ich sah nun die Verschlissenheit der Tapeten unsaubere Ecken heraushängende Kabel. Der Kuchen schmeckte mir nicht mehr. Das ganze Café M kam mir heruntergewirtschaftet und überholt vor. Den Anlass zum Bruch gab folgender Vorfall. Ich saß mit einem Musiker im Café M, der wegen eines Krebsleidens die Haare verloren hatte und ein Wollkäppi trug. Das passte der Geschäftsführerin nicht. Sie ließ ihn wissen, dass sie eine solche Kopfbedeckung nicht bei sich dulden würde. Ungeheuerlich. Ich war in Wut. Ich wollte ihr nicht erklären, weshalb er diese Kopfbedeckung trug. Ich wollte überhaupt keinen Disput mit ihr. Ich stellte mich vor ihr auf, wie sie da im Winkel neben der Drehtür saß und sagte, so kühl es eben ging, das war mein letzter Besuch im Café M. Albernes Theater, feuerte sie zurück, wie es schien, gänzlich ungerührt. Diese Abfertigung eines Stammgastes war eine ihrer letzten Amtshandlungen. Kurz darauf zog sie sich aus dem Kaffeebetrieb zurück. Eine Zeit lang war es fraglich, ob der Betrieb überhaupt wieder aufgenommen würde. Das Café war geschlossen. Es gab das Gerücht, der ganze alte Plunder solle weg und ein Supermarkt eingerichtet werden. Gegen solche Pläne meldete ich trotz meinem Groll öffentlich Bedenken an. Das mit dem Supermarkt war nur ein Ablenkungsmanöver. Ich hatte verkannt, dass die gewiefte Geschäftsfrau den Betrieb, dem sie so lange vorgestanden hatte, unbedingt aufrechterhalten wollte. Insgeheim traf sie Vorsorge für die Weiterführung des Cafés und wählte hier wieder instinktsicher die richtigen Pächter aus. Täfelungen und Spiegel wurden nicht herausgerissen. Nein, es wurde alles neu und prächtig gemacht, ohne am ursprünglichen Charakter zu rühren, so, als wäre das Café M erst vorgestern entstanden. Die Stammgäste kamen wieder, ihre Zahl vermehrte sich, und ich war natürlich dabei, noch beständiger als früher. Mein Leben im Café fing jetzt erst richtig an. Neue Bedienungen sind da, in noblen Schürzen, eine neue Zuvorkommenheit, alle Register der Verwöhnung werden gezogen und doch wirst du ganz in Ruhe gelassen. Die junge Pächterin gleitet durch die Räume, im Hintergrund unterstützt von ihrem Mann. Sie kann alles, sieht alles, ist sich für keine Dienstleistung zu schade. Ich spreche oft mit ihr. Wir sind uns ziemlich einig in unserer Beurteilung der Stadtpolitik. Sie ist wie ich ein Mensch für Bürgerproteste und Bürgerinitiativen. Sie hat einmal erwogen, meiner kommunalpolitischen Gruppierung beizutreten. Sie hat eine gewisse Verachtung für kränkelnde Männer, die sich anstellen und ihre WWs pflegen. Nie könnte sie sich erlauben, wegen einer Erkältung im Bett zu bleiben und den Betrieb im Stich zu lassen. Ich bemühe mich, mir da keine Blöße zu geben, so dass sie den Eindruck gewinnt, dass auch ich bei jeder Wetterlage antrete. So sehr sie die Selbstverzärtelung ablehnt, so geht doch ihr ganzes Tun im Café dahin, die Selbstverzärtelung der Kunden, sozusagen als Ausnahmefall, zu unterstützen. Ich profitiere davon. Die schönen, müßigen Stunden im Café M. Wichtige Vorkommnisse in meinem Leben spielen entweder dort oder ich feiere sie dort. Oder ich suche dort nach Niederlagen, meine Fassung wieder und lasse mich trösten. Eigentlich war das Café ein literarischer Ort für mich. So fing es ja an. Und jeder weiß, dass in Wiener und Berliner Kaffeehäusern endlos viel Literatur entstanden ist. Und wenn sie nicht im Café entstanden ist, dann hat sie sich doch dort vorbereitet und ist nachher zu Hause niedergeschrieben worden. Jedenfalls ist das so ein Klischee. Ich für mich musste feststellen, dass ich im Café weder Bücher lesen noch etwas schreiben kann. Ich bin viel zu gefangen von den Anblicken und Düften. Ich brauche das Café zur Selbsttherapie. Ich will eher in eine schwimmende Stimmung kommen und vergessen, als grübeln und zu irgendwelchen Einfällen gelangen. Ich muss es also anderen überlassen, das Café produktiver zu nutzen. Das Café M ist fast immer voll. Es hat sehr viele Plätze, ich glaube über 200. Und man trifft da so ziemlich alle Menschen, die man kennt, Freunde und Feinde. Man grüßt und wird gegrüßt. Jeder ist dann aber doch für sich an seinem Tisch und das ist gut so. Ich bin natürlich nicht immer allein und es ist auch schön, im Café zu plaudern. Aber wenn ich allein bin, dann habe ich eine inselhafte Existenz von der aus ich auf die anderen inselhaften Existenzen schaue. Was ich auf keinen Fall will, ist Bekanntschaften machen. Ich will mir die anderen Menschen anschauen, ein bisschen lauschen, was sie sagen und mir ihr Schicksal zurechtlegen. Die Menschengesichter und die Erfahrungen, die daraus sprechen, das ist für mich das Literarische am Café. So kommt es, dass mir eine ganze Reihe von Gästen des Café M ganz vertraut sind, weil ich sie immer wieder sehe, ohne dass je ein Wort zwischen uns gewechselt wurde. Ich habe mir Lebensgeschicke zu ihnen zurechtgelegt, und ich wäre vielleicht sehr enttäuscht, wenn die Wahrheit überhaupt nicht zu meinen Vorstellungen passte. Seit Jahren sehe ich im Café M eine alte Dame, von der ich gehört habe, sie sei Dichterin und habe zum Beispiel in Wiener Zeitschriften veröffentlicht. Sie tut genau das, was ich nicht kann. Sie liest konzentriert ein Buch oder schreibt irgendetwas auf. Manchmal sitze ich ganz in ihrer Nähe, dann luge ich, was es sein könnte, was sie liest oder schreibt, aber sie behält die Sachen so nah bei sich, dass ich nichts herausbekomme. Das ist mir dann auch wieder recht. Es erhöht das Geheimnis. Ich hätte natürlich längst das Gespräch suchen und dies und das herausfinden können, aber gerade das möchte ich nicht, sondern aus einer gewissen Distanz betrachten und ergründen. Meine Dichterin ist immer allein. Sie spricht mit der Bedienung nur das Allernötigste. Ich bin voller Bewunderung für einen Menschen, der so wenig Worte macht. Ein paar Jahre lang habe ich eine Literaturzeitung herausgegeben. Sie hieß »Ein deutsches Papierfenster«. Sie hing zusammen mit den Tageszeitungen durch einen Holzstab befestigt an der Zeitungsgarderobe. Ab und zu sah ich einen Gast in sie hineinschauen. Von der geheimnisvollen alten Dichterin wurde sie ignoriert. Das verletzte mich ein wenig. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass ich deren Bekanntschaft eher mied als suchte. Das Café M hat eine kleine Bühne. Eigentlich eine Empore, die aber für Aufführungen genutzt werden kann, wenn man die Balustrade abbaut. Die Pächterin lässt da manchmal sonntags eine Musikergruppe auftreten. Es gab auch schon eine Transvestitenshow. Ich hatte einige Gedichte von Else Lasker-Schüler vertont und ein Programm zu dieser Dichterin erarbeitet unter dem Motto »Ich will ins Grenzenlose zu mir zurück«. Im Café M war schon einmal ein Film über die Else gedreht worden, weil die Räumlichkeiten an die Berliner Cafés erinnerten, in denen sie ihre Tage verbrachte. Vielleicht war das der Punkt, wo ich die Dichterin am allerbesten verstand. Die Lust am Cafébesuch. Also wir machten einen Else-Lasker-Schülerabend im Café M. Die Pächterin ersann ein kleines Gericht mit Ananas dafür, weil ich ihr erzählt hatte, dass die Else erklärt habe, sie stamme von der Ananas ab. Meine Frau entwarf und nähte für die Sängerin eine Folge raffinierter Kostüme, die ineinander übergingen, das heißt in Minuten schneller verändert wurden. Zu Klavier und Gesang hatte ich noch eine Cello-Stimme dazu komponiert, weil ich meinte, das gehöre in ein Kaffeehaus. Um 7 schloss das Café und um 8 begann unsere Veranstaltung. Sie war gut besucht und eher erfolgreich. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass meine Musik zu schräg war, um in ein Kaffeehaus zu passen. Die Sängerin und die anderen Musiker machten ihre Sache wunderbar. Ich zitierte aus Gedichten und Briefen der Else, um etwas von ihrem Geist aufblitzen zu lassen. Dabei kam ich mir unehrlich vor, denn bei solchen Zaubereien muss man selbst ganz verzaubert sein. Mir war aber die Else durch lange Beschäftigung zu übermächtig geworden in meinem Leben, und indem ich sie herbeizitierte, wollte ich sie eigentlich loswerden. Mein Hauptbedenken nachher war, dass ich mit einer ehrgeizigen Unternehmung an einem Ort aufgetreten war, wo man sich verbirgt und untertaucht. Wir hatten Ausschau gehalten, ob wir in unserem Publikum Stammgäste des Hauses wiederfinden würden. Es waren ein paar da. Die alte Dame war da. Jene mit den Gedichten in Wiener Zeitschriften. Welche Beehrung! Nur ging sie sofort nach dem Ende der Vorstellung weg mit einem Gesichtsausdruck, der nichts verriet. Ich glaubte mich von ihr durchschaut und verurteilt. Ich war ja selbst unzufrieden mit mir. Und die Dame Dichterin mit ihrem unerbittlichen Geschmack konnte nur degutiert gewesen sein von meiner heftigen Musik und dieser ganzen als Annäherungsversuch getarnten Abwendung von der Else. Die wohlwollende Kritik des Abends, die dann erschien, wollte mir nicht richtig schmecken, weil mir das unerbittliche Geschmacksurteil der Dame Dichterin vorschwebte. Meine Einwände gegen mich machte ich zu ihren Einwänden. Missbrauch der Atmosphäre eines Cafés, dachte ich, das ist es, was sie mir vorwirft. Ich habe es schon angedeutet, auch meinen politischen Ehrgeiz habe ich hineinspielen lassen ins Café M. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass die Politik schon immer da ist. Im Café M sitzen gewohnheitsmäßig Politiker herum und im Saal im ersten Stock halten sie ihre Veranstaltungen ab. Ich bin tief in die Kommunalpolitik hineingeraten. Als engagierter Bürger und Außenseiter, der keiner Partei traut, bin ich mit einer eigenen Gruppe ins Stadtparlament eingezogen. Wie viele Lagebesprechungen mit Mitstreitern habe ich im Café M abgehalten. Ein paar Tische weiter sitzen die Gegner und erörtern ihrerseits die Lage. Die Streitigkeiten, der Wahlkampf, die Beschimpfungen in der Zeitung haben mich schwer mitgenommen. Eine Zeit lang dachte ich, dass ich da nicht durchkomme. In diesen Wochen, in denen ich mich als einen vom Untergang Bedrohten betrachtete, begegnete ich besonders oft der alten Dichterin aus dem Café M, im Café und auch auf Spaziergängen im Kurpark. Offenbar wohnte sie am Rande des Kurparks, den sie durchquert, um ins Café zu gelangen. Es kam mir so vor, als sei sie von Krankheit gezeichnet. Zwar hielt sie sich strikt aufrecht wie eh und je, aber in ihren Augen lag etwas Hohles, und ich stellte mir vor, dass sie Gespräche mit dem Tod führte. Ich kam mir selbst todeswund vor. Und wenn wir einander ansichtig wurden, dann fragte ich mich wehmütig, ob sie und ich das Ende des Frühlings erreichen würden. Sie sah mich so wissend an, so unendlich wissend. Ich hatte viele Zeitungsinterviews zu geben, und wenn die Journalisten mich fragten, wo mein Lieblingsort sei, um mich dort zu treffen, dann nannte ich immer das Café M. Einmal unterhielt sich eine junge Journalistin mitten im Gewühl des Cafés mit mir. Es wurden Fotos gemacht, das erregte ein gewisses Aufsehen. Die Journalistin fragte mich, wie ich mit den persönlichen Anfeindungen fertig würde. Ich berichtete ihr von meinen chinesisch-buddhistischen Übungen, mit denen ich mich gleichgültig zu machen versuchte. Sie selbst sei froh, sagte sie, wenn sie abends nach Hause zu ihrem Kind gehen und die ganze Politik vergessen könne. Sie verstehe die Politiker nicht, die sich selbst pausenlos Ärger bereiteten. Wie recht hatte sie. Ich konnte ihr das nicht sagen. Ich musste den Ungerührten spielen. Am nächsten Tisch saß meine Dame Dichterin. Natürlich bekam sie alles mit, was da gesprochen wurde, tat aber so, als höre sie nichts, sondern las unerbittlich in einem Büchlein weiter. Sicher fand sie den ganzen politischen Kram unmöglich und unter Niveau. Wieder einen Tisch weiter nahm ein politischer Hauptgegner von mir sein verspätetes Mittagessen ein. Es waren Eier im Glas. Ich wusste, dass das sein Lieblingsgericht war. Ich war besorgt um ihn wegen seiner Fettleibigkeit. Dieses Essen von Eiern im Glas plus Kuchen erschien mir in seinem Fall selbstmörderisch. Ich hatte nichts persönlich gegen ihn, aber in der Zeitung waren wir scharf gegeneinander aufgetreten. Er war Planungsdezernent und ich fand seine Planungspolitik unmöglich. Ich hatte gerade zu einer seiner Niederlagen beigetragen. Er hatte hässliche Bänke und Lampen aus der Fußgängerzone wieder entfernen müssen. Als ich später das Café verlassen wollte und an ihm vorbeiging, stand er in seiner Massigkeit ganz schnell auf und ergriff meine Hand so, als wollte er mich grüßen, aber in Wirklichkeit hielt er sie in einem Schraubgriff fest, schaute mir mit einem sehr tiefen Blick in die Augen und sagte mit leiser, sehr deutlicher Stimme: »Haben Sie sich das gut überlegt, was Sie gesagt haben?« Er hatte nicht hören können, was ich der Journalistin vorgetragen hatte. Er nahm einfach an, dass ich mich, wie schon bei früherer Gelegenheit, kritisch über seine Politik geäußert hatte. Ich war in einer Klemme, denn hätte ich meine Hand mit einer gewaltsamen Anstrengung befreit, dann wäre es wie eine körperliche Auseinandersetzung gewesen. Im Café M. Also sah ich ihn meinerseits so fest wie möglich an und sagte nichts. Plötzlich mischte sich vom Nebentisch die trockene Stimme der Dame Dichterin ein. Sie sagte streng zum Planungsdezernenten, »Sie werden schon rechtzeitig alles erfahren. Führen Sie sich nicht wie ein Gorilla auf.« Er war so überrascht durch diese Intervention, dass er meine Hand losließ und sich die Szene auflösen konnte. Ich verneigte mich mit einem Dankeswort vor der Dame Dichterin und schlenderte, als wäre nichts geschehen, aus dem Café. Eine Weile habe ich das Café M gemieden, weil ich in meinen nachträglichen Betrachtungen zu der Meinung gekommen war, ich hätte in dem Auftritt eine sehr schlechte Figur gemacht. Ich schwor mir, die Politik draußen zu lassen, wenn ich das Café wieder betrat. Und ich habe es seither auch so gehalten. Keine Interviews mehr, keine taktischen Besprechungen. Aus politischen Freunden sind zum Teil Feinde geworden und umgekehrt. Auch deswegen empfiehlt es sich, im Café nur Privatmann zu sein. Ich bemühe mich, nur wieder unauffälliger Gast zu sein, so anonym wie nur möglich. Ich trinke meinen Cappuccino und esse mein Stück Rotweinkuchen. Meine Beziehung zur Leitung des Hauses ist so gut, dass mir ein Teil des Rotweinkuchens immer vorbehalten wird. Es kann aber auch sein, dass ich mir nur einbilde, eine solche Vorzugsstellung zu genießen, denn Verwöhnung ist das Prinzip des Hauses. Ich unterhalte mich gelegentlich mit der Pächterin und spreche die Weltlage mit ihr durch. Stadtpolitiker übersehe ich. Entdecke ich einen von ihnen, wird mein Blick abstrakt. Keine Wiedererkennungsmöglichkeit. Der übergewichtige Stadtentwicklungsdezernent ist nicht lange nach unserem Auftritt gestorben. Während einer kommunalpolitischen Konferenz zu Planungsfragen der Zukunft ist er zusammengebrochen. Als er tot war, ist er groß gefeiert worden. Ich glaube, es soll ein Gedenkplatz für ihn eingerichtet werden. Ich gestehe, dass in mir kein Bedauern ist, mit seiner Politik so hart ins Gericht gegangen zu sein, denn ich bin immer noch überzeugt, dass sie falsch war. Aber ich bedauere sehr, ihn persönlich getroffen zu haben. Die Empfindlichkeit verkennend, die unter seiner mit Fett gepolsterten Grobheit wohnte. Ich habe sein Grab in dem Vorort, wo er zu Hause war, aufgesucht und ihm eine kleine Rede als Abbitte gehalten. Wie sehr würde ich ihm gönnen, dass auch er weiterhin sich im Café M verwöhnen lassen dürfte, wie ich es kann. Ich bleibe als Kaffeehausbesucher weiterhin unproduktiv, beobachte, ziehe die Kaffeehausluft ein, entspanne mich und versuche auch, von mir selbst zu abstrahieren. An meiner Grundeinsicht halte ich fest, dass man das Café nicht dazu nutzen sollte, nähere Bekanntschaften zu machen. Und meine Dame Dichterin? So viel ist klar. Wir waren einander nicht Todesboten. Wir haben den Frühling und noch einen überlebt und werden vielleicht noch lange Stammgäste des Café M sein. Wenn wir uns sehen, nicken wir uns zu und grüßen einander mit einem flüchtigen Gruß, so ein ganz bisschen wie Verschworene, aber mehr auch nicht. Von einem Tisch in ihrer Nähe sehe ich, dass sie wieder viel schreibt. Könnte es für eine Wiener Zeitschrift sein? Ein paar Geheimnisse des Lebens müssen unaufgelöst bleiben. Vielleicht denkt die Dame Dichterin wie ich, dass es richtig ist, keine Annäherung zu suchen, die auch immer die Gefahr birgt, dass unvereinbare Differenzen zutage treten. Annäherung bedeutet außerdem, dass etwas weitergehen muss, und das nimmt mir die Freiheit der Distanz. Neue Beziehungen und Verwicklungen, Aufbrüche und Auseinandersetzungen, das ist für mich die Welt außerhalb des Kaffeehauses. Drinnen will ich, dass alles wie immer ist und bei allem Wechsel der Gäste eine Ruhe herrscht. Bestellen, essen und trinken, schauen und die Zeit müßig gehen lassen. Das sind Rituale und die Rituale leben von der Wiederholbarkeit. Ich weiß, dass Heraklit recht hat und es nichts Bleibendes gibt. Aber im Café will ich, dass es den Anschein hat, als könnte es das geben. In SWR 2 Leben hörten Sie »Das Kaffeehaus als heilender Ort. Erfahrungen eines Stammgastes« von Michael von Poser. Redaktion Petra Malwitz. Die Musik in der Sendung hat der Autor selbst komponiert und aufgenommen. Der Pianist ist Rochus Holewig. SWR 2 Leben gibt es auch im Internet www.swr2.de/leben.